Jede Gemeinschaft hat eine festgesetzte Frist, und wenn nun ihre Frist kommt, können sie weder um eine Stunde hinausschieben, noch sie vorverlegen.